Kapitel 29. Jahwe Jireh, der Gott, der versorgt. Kein Wunder, dass Abraham Isaak ohne zu zögern opfern konnte. Ich bin mir sicher, dass du schon gehört hast, wie Prediger über die Namen Gottes gesprochen haben und wie bedeutsam und kraftvoll sie sind. Denn wenn Gott sich so nennt, beschreibt das, wer er ist. Das ist absolut richtig, aber nicht im Falle der Bezeichnung Jahwe Jireh, was bedeutet, der Herr, der versorgt. Gott hat sich diesen Namen nie gegeben. Tatsächlich taucht er nur einmal in der ganzen Bibel auf. Abraham verwendete den Namen Jahwe Jireh, als er bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und Gott verschonte ihn im allerletzten Moment und sorgte für einen Widder. Er nannte den Ort Jahwe Jireh, denn es war seine tiefe Herzensüberzeugung. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen, 1. Mose 22,14. Hebräer berichtet davon, dass Abraham voll Glaubens war, dass Gott Isaak notfalls vom Tode auferwecken würde. Wir müssen verstehen, dass der Segen Abrahams für uns alle zur Verfügung steht. Ganz zu Anfang sagte Gott Abraham, dass er gesegnet sein und ein Segen sein würde. Schauen wir uns Galater 3,13 an. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Der Segen Abrahams, alle materielle Versorgung, die dir übernatürlich allein aus Glauben gegeben wird, gehört dir. Jesus hat dafür bezahlt. Du brauchst nicht mehr das Gesetz einhalten, um gesegnet werden zu können. Christus hat am Kreuz für die Konsequenzen und Flüche aus 5. Mose 28 bezahlt, die eine Folge des Ungehorsams gegenüber dem Gesetz waren. Jetzt kannst du ganz frei, allein aus Glauben, in den Segnungen Abrahams leben, überfließende materielle Versorgung eingeschlossen. Schauen wir uns einige dieser Segnungen in 5. Mose 28, 2-13 an. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben, auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Ich liebe Vers 8, in dem es heißt, der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Deine Scheune heute ist dein Bankkonto. Es ist der Herr, der den Segen auf dein Konto befiehlt, nicht deine harte Arbeit. Schau dir Vers 11 an. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Auch in diesem Vers geht es um materielle Versorgung. Sie gehört uns, weil wir Kinder des neuen Bundes sind, und das allein aus Glauben. Schau dir das Leben Jakobs an. Beachte, wie sehr er betrogen hat, um gesegnet zu werden. Aber eines Tages, als die erneute Begegnung mit seinem Bruder bevorstand und er um sein Leben fürchtete, rang er mit Gott. Ihm wurde klar, egal wie viel er auch im Schweiße seines Angesichts erreichen würde, es reichte einfach nicht aus. Als er in 1. Mose 32 am Ringen war, sagte ihm der Engel des Herrn, er solle ihn loslassen. Er aber antwortete in Vers 27, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, er realisierte, dass es nichts gab, was dem Segen Gottes gleichkam. Ich möchte abschließend noch die wohlbekannte Schriftstelle aus Psalm 127 erwähnen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst, die daran bauen, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst, solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Mit anderen Worten, du kannst dich anstrengen und schwitzen so viel du willst, aber wenn der Herr dich nicht segnet, ist alles umsonst. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde im Segen Abrahams leben. Was immer du in meinem Leben siehst, sei es geistlicher oder materieller Segen, resultiert nicht aus dem Schweiße meines Angesichts, sondern aus dem Segen Abrahams. Niemand soll sagen, er habe mich reich gemacht, sondern allein der Herr soll alle Ehre dafür bekommen.